Ort: Husum, ein kleines Dorf. Zeit: vor 200 Jahren. Personen: Adam ist Dorfrichter in Husum. Wenn Leute streiten und keine Lösung finden, gehen sie zu ihm. Vor 200 Jahren hat es in jedem Dorf einen Richter gegeben. Licht ist Schreiber. Er schreibt bei Gericht alles auf. Was ist das Problem? Was sagen die Leute? Was sagt Adam? Wenn alles aufgeschrieben ist, kann man sich später besser erinnern. Und es gibt keinen neuen Streit. Walter ist Gerichtsrat. Er reist durch das Land und kontrolliert die Dorfrichter. Machen sie alles richtig? Fehlt Geld in der Kasse? Oder stimmt alles? Nehmen sie vielleicht Geschenke von den Leuten im Dorf an? Geld, Schinken, Eier, Wein? Das dürfen sie natürlich nicht. Marthe ist eine Frau aus Husum. Sie hat eine Tochter, Efe. Efe ist Marthes Tochter. Sie will eigentlich Ruprecht heiraten, aber der will sie vielleicht nicht mehr. Ruprecht ist ein junger Mann aus Husum. Eigentlich wollte er Efe heiraten, aber jetzt will er vielleicht doch nicht mehr. Ruprechts Tante Brigitte tritt erst spät im Stück auf, aber sie ist eine wichtige Zeugin. Sie hat interessante Dinge gesehen. Liese ist Adams Magd. Sie arbeitet für den Richter.